haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Schachmatt. Wenn ein Anwalt meine Hilfe benötigt, geht es meist um zwielichtige Dinge. Deshalb fuhr ich mit gemischten Gefühlen in seine Kanzlei, an nobelster Adresse mitten unter Frauenärzten, Schönheitschirurgen und Anlageberatern. Herr Benjamin war jung und trug einen Anzug, der vermutlich mehr gekostet hatte als das, was ich jährlich für Whiskys ausgab. Und das ist eine ganze Menge. Es freut mich, dass Sie für mich arbeiten, Maloney. Noch arbeite ich auf eigene Rechnung. Was genau soll ich für Sie tun? Mir ist eine Speicherkarte abhanden gekommen. Einfach so. Ich habe sie an meinem Schlüsselbund befestigt. Sie ist klein und hat die Form eines Schlüssels. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich gelöst hat. Sie wurde gestohlen. Ziemlich sicher. Und was befindet sich auf der Speicherkarte? Eingescannte Kopien von Briefen sowie einige E-Mails. Alles streng vertraulich. Und unverschlüsselt. Das ist genau das Problem. Normalerweise verschlüssle ich alles. Aber die Dokumente habe ich bei einem Klienten auf die Speicherkarte kopiert und anschließend wollte ich sie in meinem Büro auf meinen Computer laden. Die Speicherkarte ist Ihnen auf dem Weg in Ihr Büro abhanden gekommen. Ich habe in einem Restaurant etwas gegessen und danach spielte ich eine Partie Schach. Ich bin passionierter Schachspieler. Waren Sie allein essen? Nein, zusammen mit einer früheren Mitarbeiterin und guten Freundin. Allerdings halte ich es für unwahrscheinlich, dass mich Frau Trochsler bestohlen hat. Sie verdächtigen den Schachspieler. Es ist eine Sie, Carola Farkasch. Ich verdächtige sie nicht, aber ich kann es mir nicht anders erklären. Könnten Sie das ganz informell für mich klären? Informell? Kein Vertrag, keine Aufzeichnungen, 1.000 Franken in bar. Und wenn Sie die Speicherkarte einfach nur verloren haben? Gehen Sie den Weg ab, den ich gegangen bin. Sie könnte auf der Straße liegen. Ich habe Ihnen alles aufgezeichnet. Er nahm eine ausgedruckte Seite von seinem Schreibtisch. Darauf war ein Ausschnitt des Stadtplanes. Und mit Filzstift hatte er den Weg von seinem Klienten über das Restaurant und die Schachspielerin zu seinem Büro markiert. Ich kümmerte mich zuerst um die Frau mit den vielen Bauern. Ich staunte nicht schlecht, als sie mich in ihrer Wohnung empfing. Außer Unterwäsche und einem durchsichtigen Nachthemd trug sie nichts. Sie sind zum ersten Mal bei mir? Allerdings, sie wurden mir empfohlen. Sie kennen die Spielregeln? Läufer laufen und Pferde springen. Die Dame wird geopfert und die Bauern eröffnen die Schlacht. Für eine Partie erhalte ich 200 Franken, für zwei Partien 300. Das ist ganz schön viel. Dafür könnte ich mir einen Schachcomputer kaufen. Sie sind nicht hier, um zu spielen. Sind Sie von der Sitte? Sie bieten mehr als nur Schach an? Theoretisch schon. Und praktisch? Wenn Sie die Partie verlieren, behalte ich die 200 Franken. Wenn Sie gewinnen, dürfen Sie mit mir schlafen. So sind die Spielregeln. Und wie oft haben Sie schon verloren? Noch nie. Das ist eine ausgesprochen gute Geschäftsidee. Einige meiner Gäste sind erstklassige Schachspieler. Aber Schach erfordert ein hohes Maß an Konzentration. Und die leidet, wenn das Gegenüber mehr Vorzüge aufweist als die Dame auf dem Brett. Darf ich mich ein wenig in Ihre Wohnung umsehen? Wozu? Einfach so. Für 200 Franken dürfen Sie sich 5 Minuten umsehen. Ich rede von Ihrer Wohnung, nicht von Ihrem Körper. Ich auch, also... Das ist mir zu teuer. Spielen Sie Schach. Sie würden mich in 5 Zügen Schachmatt setzen. Lassen Sie es darauf ankommen. Sie lassen mich gewinnen? Vielleicht. 200 und ich ziehe alles aus. Ich gab ihr das Geld und sie tat, was sie in solchen Situationen immer tut, ihren Körper und das Schachbrett präsentieren. Es dauerte etwas länger als 5 Züge, aber ich hatte nicht den Hauch einer Chance. Sie verabschiedete mich mit einem Lächeln und ich fühlte mich schachmatt. Zur Sicherheit suchte ich im Hausflur und im Lift nach der Speicherkarte, fand sie aber nicht. Frau Trochsler arbeitete bei einer internationalen Firma. Sie nutzte meinen Besuch für eine Rauchpause unten am Eingang. Letztes Jahr waren wir noch 7 Raucher. Jetzt sind es nur noch 4. Ja. Es gibt bereits Firmen, die keine Raucher mehr anstellen. Man behandelt uns wie Aussätzige. Und was ist mit David? Weshalb schickt er sie zu mir? Herr Benjamin vermisst eine Speicherkarte. Und weshalb ruft er mich nicht einfach an? Es ist ihm vermutlich peinlich. Peinlich? Ja. Dass er mit mir geluncht hat? Er vermutet, dass jemand die Speicherkarte gestohlen hat. Jemand? Er verdächtigt mich. Spinnt er jetzt? Zuerst serviert er mich als seine Geliebte ab, dann wirft er mich aus seiner Kanzlei und jetzt verdächtigt er mich als Diebin. Sie waren seine Geliebte. Das geht Sie nichts an. Sie haben gerade zwei gute Gründe genannt, weshalb Sie böse auf ihn sein könnten. Böse? Ja. Ich war stinkwütend. Aber das ist vorbei. Wir haben uns ausgesprochen. Und was ist mit dieser Speicherkarte? Sind Staatsgeheimnisse drauf? Anwälte machen aus allem ein Geheimnis. Ah, wem sagen Sie das? Wir durften uns nur heimlich in Hotels treffen. Aber das geht Sie alles gar nichts an. Sie haben Herrn Benjamin nicht bestohlen. Muss ich jetzt schwören, oder was? Es genügt, wenn Sie die Wahrheit sagen. Er kann sich die Speicherkarte sonst wohin stecken. Sagen Sie ihm das. Sie inhalierte zweimal tief und drückte die Zigarette in einem mit Sand gefüllten Gefäß aus. Ich spürte Regentropfen auf meiner Hand und als ich nach oben schaute, sah es düster aus. Im strömenden Regen ging ich die Strecke vom Restaurant zu meinem Klienten ab. Ich fand einen Kugelschreiber, einen kleinen Magneten und ein 10-Rappen-Stück, aber keine Speicherkarte. Durchnässt stand ich zwei Stunden später im Büro von Herrn Benjamin. Barbara Trochsler hat angerufen. Wie konnten Sie nur so tollpatschig vorgehen? Sie ist wütend auf Sie. Das sind alte Geschichten, die nur Sie und mich etwas angehen. Sie könnte die Diebin sein. Nein, das hat sich erledigt. Der Dieb hat sich bei mir gemeldet. Sie werden erpresst. Ein anonymer Anruf vor einer Stunde. Ein Mann fragte, wie viel mir eine gewisse Speicherkarte wert ist. Er hat sie angeblich vor einem Restaurant gefunden. Ich offerierte 200 Franken. Steht auf der Speicherkarte Ihre Telefonnummer? Natürlich nicht. Er hat mir die Speicherkarte im Restaurant geklaut. Ich habe die Jacke abgegeben und der Schlüsselbund befand sich in der Jacke. Dann könnte jeder Angestellte und jeder Gast die Speicherkarte gestohlen haben. Weshalb hat er mir nicht den ganzen Schlüsselbund gestohlen? Wahrscheinlich wäre Ihnen das sofort aufgefallen. Ja, da haben Sie recht. Ich greife immer ganz automatisch kurz in die Tasche, wenn ich die Jacke anziehe. Wer weiß alles, dass Sie eine Speicherkarte am Schlüsselbund tragen? Das weiß niemand. Wer hat gesehen, dass Sie Dateien darauf abgespeichert haben? Nur mein Klient. Wieso sollte er Dateien stehlen, die er mir anvertraut hat? Hat der Mann am Telefon gesagt, wo Sie ihn treffen können? Er hat gesagt, dass er in einer Stunde erneut anruft und ich ihm einen besseren Vorschlag machen soll. Er müsste jederzeit anrufen. Dann warten wir und hören uns an, was er zu sagen hat. Wie viel soll ich ihm anbieten? 500 Franken. Ist das nicht zu wenig? Ich bin gespannt, wie er reagiert. Okay. Aber ich will mich nicht mit dem Mann treffen. Sie übernehmen das. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass das, genau genommen, ein neuer Auftrag war, was er mit einem Griff in eine Schublade und einigen Banknoten bestätigte. Mein Klient arbeitete am Computer und las Akten, während ich die seltsamen Gemälde an den Wänden der Kanzlei betrachtete. Wir warteten bis kurz vor 22 Uhr. Es rief niemand an. Am nächsten Morgen wartete ich vergeblich auf einen Anruf meines Klienten. Dafür meldete sich die Schachspielerin und lud mich unmissverständlich zu sich ein. Ich zog mir ein frisches Hemd an und freute mich wie ein Turm. Doch Frau Farkasch empfing mich kühl, was diesmal keineswegs an mangelnder Kleidung lag. Jemand ist in meine Wohnung eingebrochen. Heute Nacht? Als Sie schliefen? Ich habe nicht hier geschlafen. Sie haben eine kleine Rochade gemacht. Ich habe mich erkundigt. Sie sind Privatdetektiv. Das war nicht schwer. Ich habe Ihnen meine Handynummer dagelassen. Was wollten Sie von mir? Sie schachmatt setzen. Sie wollten sich in meiner Wohnung umsehen. Wozu? Wurde etwas gestohlen? Mit Fragen und Gegenfragen kommen wir nicht weiter. Wir könnten eine neue Eröffnung ausprobieren. Okay, fangen Sie an. Jemand glaubt, dass Sie ihn bestohlen haben. Jemand? Einer Ihrer Kunden. Ich habe keine Kunden. Das sind alles Schachspieler. Einer vermisst eine Speicherkarte, so ein Ding, das man in den Computer stecken kann. Ein USB-Stick. Weshalb sollte ich so etwas klauen? Es kommen nicht viele Personen in Frage. Sie gehören dazu. Ich habe das nicht nötig. Ich verdiene mit Schachspielen ganz gut. So gut, dass es sich lohnt, bei Ihnen einzubrechen. Offenbar. Es fehlt aber nur ein wenig Schmuck. Und ich soll Ihnen den Schmuck zurückbringen. Wer ist Ihr Klient? David Benjamin. Wie kommen Sie auf ihn? Er beobachtet mich heimlich. Manchmal steht er unten und schaut minutenlang hoch. David Benjamin ist ein Stalker. Heute Nacht wurde nicht nur Schmuck gestohlen, auch Unterwäsche. Sie glauben, dass Benjamin an Ihre Wäsche wollte? Sagen Sie ihm, dass ich auf eine Anzeige verzichte. Aber nur, wenn er künftig nicht mehr in meine Nähe kommt. Mein Klient saß in seiner Kanzlei und telefonierte eine halbe Stunde auf Französisch, danach eine Viertelstunde auf Deutsch. Offenbar ging es um Bauprojekte, Steuern und eine Menge Geld. Ich erzählte ihm von meinem Besuch bei Frau Farkasch. Das hat sie so gesagt? Wort für Wort. Stimmt es? Was? Dass Sie ihr nachstellen. Das ist doch kein Nachstellen. Ich suche manchmal ihre Nähe. Das entspannt mich. Weshalb klingeln Sie nicht bei ihr? Weil mich das jedes Mal 200 Franken kosten würde. Sie sind Anwalt. Sie könnten sich das leisten. Ich will mir das aber nicht leisten. Ich finde es entwürdigend, dafür zu bezahlen. Fürs Schachspielen mit einer attraktiven Frau. Ich hatte gehofft, dass wir uns näher kommen würden. Sind Sie heute Nacht in Ihre Wohnung eingebrochen? Ich bin doch nicht verrückt. Ich lag die halbe Nacht wach und habe auf einen Anruf gewartet, der nicht kam. Und danach bin ich eingenickt. Der Mann hat sich auch heute Morgen nicht gemeldet. Nein, aber ich glaube, dass ich seine Stimme schon mal gehört habe. Vielleicht im Restaurant, in dem Sie mit Frau Torchsler waren. Ja, das könnte gut sein. Einer der Kellner, so ein langer, dünner, mit Schnurrbart. Soll ich mit ihm reden? Tun Sie das. Was meinen Sie? Soll ich Frau Farkasch Blumen schicken? Ich schüttelte den Kopf und sagte ihm, dass er die Schachspielerin von seiner Festplatte löschen sollte, was er mit einem traurigen Blick quittierte. Zur Mittagsstunde setzte ich mich in das gediegene Restaurant zur Edlen Traube und schaute mich nach einem großen, dünnen Kellner um. Doch es war ein kleiner, kräftiger Kellner, der nach meinen Wünschen fragte. Tagessuppe ist Fenchel, alternativ gibt's einen grünen Salat. Alternativ ist immer gut. Ich würde gerne mit Ihrem alternativen Kollegen sprechen. Bitte was? Er ist groß und dünn und trägt einen Schnurrbart. Josef? Das stand nicht auf seinem Schnurrbart. Haha, er ist heute nicht erschienen. Das bedeutet für mich doppelten Stress. Ist er nicht zu Hause? Mm-mm, er meldet sich nicht. Und, Suppe oder Salat? Weder noch. Ich möchte mich mit Josef unterhalten. Er ist nicht hier. Ja. Wenn Sie nichts essen wollen, müssen Sie rüber zur Bar. Bar ist immer gut. Aber wenn Sie mir die Adresse von Josef geben, entschwinde ich ganz und Sie haben weniger Stress. Der wohnt an der Grüninger Straße 12. Sagen Sie ihm, dass das nicht geht. Der Chef wird ihn feuern, wenn das nochmals vorkommt. Er wandte sich dem nächsten Tisch zu und ich fuhr zur Grüninger Straße 12. Vor dem Haus lungerten einige ältere Personen herum, unter anderem auch ein städtischer Beamter, der mich freudig begrüßte. Sie haben gerade noch gefehlt, Maloney. Meine Intuition sagt mir, dass in dem Haus eine Leiche entdeckt wurde. Die Spurensicherung ist oben. Ist es einer Ihrer Klienten? Ein Kellner, der Josef heißt. Josef Derendinger wurde vermutlich heute Nacht erstochen. Was wissen Sie über ihn? Er war nicht mein Klient. Weshalb sind Sie dann hier? Ich wollte eine Auskunft von ihm. In welchem Zusammenhang? Suppe oder Salat? Was? Keine Sprüche, oder soll ich Sie vorladen, Maloney? Er hat etwas in seiner Wohnung, das meinem Klienten gehört. Da können Sie nicht rein, Maloney. Wir machen ein Inventar. Da wir einen Raubmord nicht ausschließen können. Was genau vermisst Ihr Klient? Eine Speicherkarte in der Form eines Schlüssels. Er kann seine Ansprüche bei uns anmelden. Das will er aber nicht. Er möchte anonym bleiben. Anonym oder nicht anonym, wir werden ihn so oder so befragen. Das waren keine guten Neuigkeiten für meinen Klienten. Nach einem 20-minütigen Telefongespräch auf Englisch wandte er sich mir zu und hörte, was ich zu berichten hatte. Das ist der Super-GAU. Wenn die Polizei an die Daten kommt, dann gerate ich in Schwierigkeiten. Sie sollten mit der Polizei kooperieren. Das geht nicht. Können Sie nichts unternehmen? Die Wohnung in Brand setzen zum Beispiel? Ich soll für Sie zum Brandstifter werden. Brechen Sie in die Wohnung ein und holen Sie die Speicherkarte. Wie viel möchten Sie, Maloney? Ich möchte nicht in den Knast. Ich auch nicht. Was für Gaunereien sind auf der Speicherkarte dokumentiert? Es geht um Schmiergeldzahlungen. Korruption? Ich dachte, sowas gibt es bei uns nicht. Es geht um 2 größere Bauvorhaben. Wenn diese Dateien in die falschen Hände kommen, bin ich erledigt. Die Polizei geht davon aus, dass Josef Derendinger Opfer eines Raubmordes wurde. Das könnte bedeuten, dass die Speicherkarte weg ist. Vom Regen in die Traufe. Es wird immer schlimmer. Kümmern Sie sich darum, Maloney. Beschaffen Sie mir die Speicherkarte. Und richten Sie Frau Farkasch aus, dass ich sie von jetzt an in Ruhe lasse. Das wird mir alles zu viel. In was für eine beschissene Lage habe ich mich da hineinmanövriert. Egal, was ich mache. Das Schachmatt scheint unausweichlich. Bevor er losheulte, verließ ich seine Kanzlei. Frau Farkasch war nicht zu Hause oder öffnete nicht, als ich klingelte. Ich sandte ihr eine Kurzmitteilung. Sie antwortete prompt. Mit einem einzigen Wort. Gut. Ich wusste nicht, ob ich das auch gut finden sollte. Frau Trochsler besuchte mich nach Feierabend in meinem Büro. Ich freute mich auf einen ungezwungenen Abend, doch sie gab mir gleich zu verstehen, dass ihr Besuch keine privaten Gründe hatte. David Benjamin hat mir geraten, zu Ihnen zu kommen. Der Anwalt arbeitet nebenbei als Kuppler. Er hat mir erzählt, dass der Dieb ermordet wurde. Niemand weiß, ob der Tote tatsächlich ein Dieb ist. Arbeitete er im Restaurant zu Edlen Trauben? Sie hatten den Kellner von Anfang an in Verdacht. Nein, aber ich habe seine Stimme erkannt. Sie waren bei Benjamin, als der Mann anrief. Nein, er hat mich ebenfalls angerufen. Was denn? Ihnen wurde auch etwas gestohlen. Ich habe es gar nicht bemerkt. Eine Kreditkarte und die Idee. Dafür wollte der Mann Geld. 100 Franken Finderlohn. Sie gingen zu ihm und haben ihn erstochen. Blödsinn. Ich habe ihn ausgelacht. Er sagte, wenn ich die Kreditkarte und die Idee ersetzen wolle, würde mich das mehr als 100 kosten. Ich sagte, er könne mich mal. Er sagte, ich solle nicht so deppert reagieren. Ja, und da fiel bei mir der Groschen. Deppert. Das Wort hatte der Typ auch im Restaurant benutzt. Wann genau hat er Sie angerufen? Heute Morgen, gegen 9 im Geschäft. Wahrscheinlich hat er auch eine meiner Visitenkarte mitlaufen lassen. Dann hat er am Morgen noch gelebt. Weshalb aber kommen Sie damit zu mir? Ich habe vor einer Stunde David Benjamin angerufen und ihn informiert. Da erfuhr ich von dem Toten. Wenn er im Restaurant wahllos Leute bestohlen hat, gibt es vermutlich jede Menge Erpressungsopfer. Mhm. So sehe ich das auch. Das ist gut für mich und David. Können Sie mir die Kreditkarte und die Idee besorgen? Da müssen Sie sich an die Polizei wenden. Na, davon hat mir David Benjamin abgeraten. Weil er sich in die maßgeschneiderten Hosen macht. Kommt er ins Gefängnis, wenn das mit den Schmiergeldern auffliegt? Sie wissen davon. Na, es war wahrscheinlich der Grund, weshalb er mich loswerden wollte. Ich machte ihm Vorhaltungen. Er fand mich kleinlich. Das hat er jetzt davon. Sie ging lächelnd aus meinem Büro. Ich rief im Restaurant zur Edlen Traube an und fragte nach dem gestressten Kellner. Er hatte gerade Zimmerstunde und nichts dagegen, von mir behelligt zu werden. Wir saßen uns in einem winzigen Zimmer gegenüber. Ach, dieser dumme Kerl. Die Gäste zu bestehlen und sie danach zu erpressen, war wirklich eine hanebücherne Idee. Sie wussten davon. Er hat Andeutungen gemacht. Ihn haben alle genervt, die kein Trinkgeld gaben. Und er war ständig knapp bei Kasse. Er ist mit seinem Sportwagen jeden Monat tausende Kilometer gefahren. Er hat gesagt, er hält es zu Hause nicht aus. Also ist er rumgefahren, immer wenn er frei hatte. Ach, wir verdienen hier nicht besonders gut, aber zusammen mit dem Trinkgeld reicht es. Zumindest für mich. Aber Josef, der hatte ja andere Ansprüche. Haben Sie von der Polizei erfahren, dass er ermordet wurde? Ja, die kamen ins Restaurant und haben alle anderen Angestellten befragt. Sagen Sie mal, für wen arbeiten Sie eigentlich? Für einen der bestohlenen Gäste. Darf ich raten? Dieser zickige junge Anwalt. Ach, der gibt nie Trinkgeld, beschwert sich über Kleinigkeiten. Was hat Josef ihm gestohlen? Eine Speicherkarte. Die kriegt man doch heute praktisch geschenkt. Die Karte ist nicht viel wert, aber das, was darauf gespeichert ist, schon. Ah, dann hat er einen richtig fetten Brocken an Land gezogen. So fett, dass er auf ihm ausgerutscht ist. Hm? Ausgerutscht? Ist Josef nicht ermordet worden? Ich erklärte ihm, dass man nicht jeden Satz auf die Goldwaage legen sollte, doch er verstand nur Bahnhof. Ich fuhr ins Polizeipräsidium, denn dort hatte man mich auch noch nie richtig verstanden. Üble Sache, Maloney. Dieser Josef Derendinger war ein professioneller Dieb. Wir haben in seiner Wohnung Portemonnaies, Ausweise, Schlüssel und Kreditkarten gefunden. Alle gefunden, alle gestohlen. Er hat zuerst gestohlen und danach einen Finderlohn erpresst. Wenn es so war, Maloney, dann hat sich jemand diese Erpressung nicht bieten lassen. Wie hieß gleich Ihr Klient? Der heißt immer noch so, aber ich verrate es nicht. Was ist ihm gestohlen worden? Eine Speicherkarte in der Form eines Schlüssels. So etwas wurde nicht gefunden. Sind Sie ganz sicher? Wir haben das Inventar noch nicht vollständig abgeschlossen, aber Derendinger hat das Diebesgut in Schuhschachteln gelagert. Darin fanden wir keine Speicherkarte. Vielleicht hat sich Ihr Klient vor uns bedient. Er gehört nicht zu den Menschen, die in fremde Wohnungen steigen und Diebe erstechen. Das ist Unsinn, Maloney. In einer Extremsituation kann aus jedem Menschen ein Monster werden. Und umgekehrt. Ich habe ein Buch gelesen. Über Menschen und Monster. Faszinierend, Maloney. Tief in uns allen lauert das Böse. Die meisten kommen damit klar, aber es gibt Situationen, in denen das Böse plötzlich nach oben kommt und die Regie übernimmt. Das kommt ab und zu bei Schweizer Spielfilmen vor. Das ist ein ernstes Thema, Maloney. Sie sollten sich nichts auf Ihre Menschenkenntnis einbilden. Nennen Sie mir den Namen Ihres Klienten. Oder noch besser, bringen Sie mich zu ihm. Oder möchten Sie, dass ich Sie hier festhalte? Na, Maloney? Eine Stunde später saßen wir in der Kanzlei von David Benjamin. Es dauerte eine weitere Stunde, bis er endlich bereit war zu reden. Der Polizist hatte in der Zwischenzeit aus unzähligen Büchern zitiert, die er alle gelesen hatte. Ich habe jeden Zug mehrmals durchgedacht, aber egal, was ich mache, ich ende im Schachmatt. Das hier ist kein Schachspiel, Herr König. Benjamin. David Benjamin. Geben Sie zu, dass Sie Josef Derendinger getötet haben. Das habe ich nicht, aber es spielt keine Rolle. Ich verliere so oder so. Und alles nur, weil ich die Dateien nicht verschlüsselt habe. Was für Dateien? Sie befinden sich auf der Speicherkarte, die ihm gestohlen wurde. Wir haben bei Derendinger keine Speicherkarte gefunden. Das sagte ich Ihnen schon, Maloney. Was? Keine Speicherkarte? So ist es, weil Sie uns zuvor gekommen sind. Ich war nicht bei ihm. Er hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Er hat Barbara Trochsler angerufen am nächsten Morgen. Moment! Jetzt kommt auch noch eine Dame mit ins Spiel? Frau Trochsler wurde ebenfalls bestohlen. Das ist interessant. Und Sie kennen sich? Natürlich kennen wir uns. Das ist nicht natürlich. Ich zum Beispiel kenne diese Dame nicht. Ihnen wurde auch nichts gestohlen. Das ist richtig. Moment. Jetzt habe ich den Bauern, den Faden verloren. Dann sollten Sie jetzt nach Hause fahren und ein Kreuzworträtsel lösen. Das werde ich nicht tun. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Sehen Sie mal, Loni, schon habe ich den Faden wieder in der Hand. Es sind die Fäden, nicht der Faden. Man hat die Fäden in der Hand. Ja, genau so ist es. Ich habe diesen Mann nicht ermordet. Er hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er an meiner Stimme erkannt, dass ich ein knallharter Geschäftspartner bin. Die Stimme ist trügerisch. Darüber habe ich ein Buch gelesen. Was ist eigentlich mit dem Mann, dem die Dateien gehören? War seine Adresse auch auf der Speicherkarte? Ja, klar, das waren eingescannte Briefe und Verträge. Dann hat der Dieb vielleicht nicht nur Sie erpresst. Sie vermuten, dass er auch Hannes Läufer erpresst hat. Läufer? Sind wir schon wieder beim Schach gelandet? Sie sollten sich um Hannes Läufer kümmern. Für Läufer und Springer sind wir nicht zuständig, Maloney. Sie sagten mir, dass es um Schmiergelder ging. Was wäre mit Läufer geschehen, wenn die Polizei an die Dateien herangekommen wäre? Er wäre ruiniert gewesen. Aber weshalb hat er sich nicht mit mir kurzgeschlossen? Wir hätten das Problem gemeinsam lösen können. Ohne Gewalt, versteht sich. Rufen Sie den Läufer an und sagen Sie ihm, dass er zu uns springen soll. Nein, das geht nicht. Läufer dürfen nicht springen. Egal. Sagen Sie ihm, dass er in den letzten Zügen liegt. Genau so machen wir es, Maloney. Der Baulöwe Hannes Läufer meldete sich nicht und wurde auch die Tage danach nirgendwo gesehen. Erst 2 Wochen später wurde er mit internationalem Haftbefehl in Nizza gefunden. Weitere 2 Wochen später gestand er den Mord. So geht das. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Schachmatt.